Kreuzworträtsel mit Gewalt. Der Arzt versank in meinem Bauch. Dann richtete er sich hoch aufatmend wieder auf. Es sind die Nerven, Herr Panther, sagte er. An den Organen ist nichts. Ruhe, Ausspannen, Massage, Rohkost, Gemüse, Gymnastik, kohlensaure Bäder. Passen Sie auf, wir kriegen Sie schon wieder hoch. Schwester! Da saß ich in dem Klapskasten. Und nun war es zu spät. Man soll nie auf das hören, was einem die guten Freunde raten. Das konnte heiter werden. Es wurde sehr heiter. Ich absolvierte täglich ein längeres Zirkusprogramm von morgens um 7 bis mittags um 12:30. Der Turnlehrer, die Wiegeschwester, der Bademeister, der Masseur, der Assistenzarzt, die Zimmerschwester. Sie alle waren emsig um mich bemüht. Ich kam mir recht krank vor. Und wenn ich mir krank vorkam, dann schnauzten sie mich an, was mir wohl einfiele. Es ginge mir schon viel, viel besser. Was war da zu machen? Was war vor allem an den langen Nachmittagen zu machen, die etwa 8 bis 9 Mal so lang waren wie die reichlich gefüllten Vormittage? Lesen. Das Salatorium, man sollte niemals Sanatorium schreiben, das Salatorium hatte eine Bibliothek. Die ersten 8 Tage ging das ganz gut, denn sie hatten da die Allgemeine Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, eine Art Familienzeitschrift aus den 90er Jahren. Und so beruhigend. Darin war von der neuen, schreckeinflößenden Erfindung des Telefons die Rede, von einem Wagen, der sich vermittels einer Maschine allein bewegen könnte, einem sogenannten Automobil. Vorn war ein Roman mit Bildern. Agathe liebkoste die entblätterte Rose und ließ sich auch durch das Zureden des Assessors von Waldern nicht trösten. Seite 95. Dann gab es eine Kriminalnovelle mit abscheulich schlecht gekleideten Missetätern, aber bei Wallace waren die Polizeikommissare von Scotland Yard bedeutend schurkiger. Und zum Schluss die Miscellen, eine bezaubernde Mischung von allerlei Wissenswerten, Kochrezepten, Anekdoten ohne Pointe und überhaupt von gesegnetem Stumpfsinn. Dies beschäftigte mich 8 Tage lang. Dann war es aus. Der Rest der Bibliothek bestand aus feinerer Literatur. Ich schreibe mir meinen kleinen Bedarf lieber selber. Was nun? Eines Tages sah ich beim Bademeister auf dem Fensterbrett der Badekabine eine Rätselzeitschrift liegen. Ich hatte nie gewusst, dass es so etwas gäbe, aber das gab's. Darin waren Silbenrätsel enthalten und andere schöne Zeitvertreibe. Darf ich vielleicht? Könnten Sie mir das wohl leihen? Fragte ich. Er lieh. Ich hatte kaum mein Müsli und den Salat und die halbe Pflaume gegessen, als ich auf mein Zimmer eilte, den Bleistift spitzte und löste. Ich verfüge über eine sehr lückenhafte Bildung. Ich weiß nicht, wo Karakorum liegt, ich weiß nicht, was eine Ephenide ist, ich verwechsle immer Phänomenologie mit Pharmazeutik und es ist überhaupt ein Jammer. Aber ich begann zu lösen. Anfangs ging das ganz gut. Alles, was ich auf Anhieb wusste, schrieb ich in die kleinen Quadrate und wenn ich nicht weiter konnte, ließ ich das angebissene Rätsel liegen und machte mich an das nächste. So hatte ich viele vergnügte Nachmittage. Der Bademeister brachte mir, Trinkgeldlüstern, noch weitere 18 Rätselzeitschriften, aber tückischerweise hatten sie keinen Zusammenhang untereinander, denn es fehlten immer gerade die Nummern, in denen die Lösung jener enthalten waren, an denen ich gerade knabberte. Also musste ich versuchen, allein damit fertig zu werden, und ich war ganz auf mich selber angewiesen. Ich habe das nicht gerne. Wer auf mich gebaut hat, hat noch stets auf Sand gebaut. Aber ich löste. Als ich die Zeitschriften vollgemalt hatte, hatte ich 5 Kreuzworträtsel zu Ende gelöst. Alle anderen, und es waren deren eine Menge, wiesen bedrohliche Flecke auf. Was nun? Nun zerbiss ich meinen Bleistift, dann den Federhalter des Salatoriums, dann meine Pfeife. Und ich war kribbelig. Sie kennen den sogenannten Lahmann-Koller? Mit dem ist es so. Wenn die Patienten eine Weile lang sanftes Gras gefressen haben, dann werden sie furchtbar böse. Sie sind wütend, von morgens um 7 bis abends um 8. Und besonders gegen den späten Nachmittag hin, wenn schon der Gedanke an Blumenkohl sie rasend macht und der an ein gutes Filetsteak nicht minder, dann beginnen sie heimlich zu rasen. Laut trauen sie sich nicht. Ich traute mich auch nicht laut, aber ich tobte mit den Kreuzworträtseln umher und ich wollte mich nicht unterkriegen lassen und ich beschloss, ein Ende zu machen. So oder so. So ging es nicht mehr weiter. Berggipfel in den Seealpen. Nun bitte ich Sie in aller Welt, Seealpen. Wissen Sie, wo die Seealpen liegen? Ich weiß das nicht. Ich habe damals, als wir das durchgenommen haben, gefehlt. Oder ich habe gerade unter der Bank Götz Kraft gelesen. Oder Jena oder Sedan. Seealpen. Drumherum die Reihen hatte ich. Mir fehlten aber die Buchstaben, die man aus anderen Reihen nicht erraten konnte. Da brach ich die Kreuzworträtsel übers Knie. Kikam, setzte ich. Berggipfel in den Seealpen. Kikam. Ich fand das sehr schön. Und dies ergötzte mich so, dass ich an einem Nachmittag 22 Kreuzworträtsel löste. Mit Gewalt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe wundervolle Resultate erzielt. Lepsch, eine Hauptstadt in Europa. Man erzähle mir nichts, warum soll unter den vielen, vielen europäischen Hauptstädten nicht eine dabei sein, die Lepsch heißt. Morrel, ein bekannter Südwein. Nepzus, ein Planet. Nein, nicht Neptun, dann geht es nicht auf. Kaufmännischer Begriff, Pleise, ein Getränk der Araber. Lorke, ein Raubtier, der Mogelvogel. Doch, das ist herausgekommen, das Wort, ihr sollt es lassen stahen. Bekannter Gruß? Hummel, was ja für Hamburg stimmt. Und es tauchten geradezu abenteuerliche Wörter auf. Mippel und Flunz und Backikeke. So erbaute ich mir eine neue Welt. Ich erzählte niemand davon, aber ich erlernte für mich privat eine neue Sprache. Die Kreuzworträtselsprache. Hätte ich es einem gesagt, sie hätten mich nie wieder aus dem Klapskasten hinausgelassen und ich säße heute noch drin. Aber die Wörter in meinem Herzen bewegend, sprach ich den ganzen Tag kreuzisch und fragte mich Vokabeln ab und konnte es schon ganz schön. Nun, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Fragte der Onkel Oberdoktor in seiner, sagen wir, gütigen Art. Ich antwortete nicht gleich. Unhörbar übte ich Vokabeln. Auf des Doktors Schreibtitzel summte eine Feige. Die Sumis schienen durch das Fenster und der Himmel war plott. Ich dachte emsig nach, wie doch der Körperteil heißt, an dem ich so gut abgenommen hatte. »Wie Sie sich fühlen«, wiederholte der Onkel Doktor, mild gereizt. »Danke, viel besser«, stotterte ich. »Wie hieß der Körperteil?« »Viel besser, ja.« »Aber manchmal etwas zerstreut? Noch etwas nervös?«, fragte er und sah mich forschend an. »Aber gar nicht, Herr Doktor«, sagte ich. »Gar nicht, ich fühle mich so frisch, wirklich famos. Sie haben mir sehr geholfen, sehr.« »Na, das freut mich«, sagte er. »Sehen Sie, ich habe es Ihnen ja gleich gesagt.« Und er gab mir zum Abschied gute Ratschläge, darunter leider nicht den, die Rechnung nicht zu bezahlen. Und erst als ich wieder draußen vor dem Tor des Salatoriums stand, da fiel es mir ein. Ich wollte noch einmal zurück, um es dem Doktor mitzuteilen. Ich tat es nicht. Mars hieß der Körperteil.